Ghetto-Lied und Disziplin. Ihr kommt immer wieder an mit dem leeren Magazin. Ihr wollt Beef, komm, wir treffen uns am Lagerfeuer. Ich bin dieser Junge, der euch Blei in den Magen feuert. Ihr postet alle nur mit Rockaway und Fagfarm. Möchte gern Cheddar-Kiss, Kappen unterm Auge tragen. Mann, der Nigger hat voll Eier am Sack. Nennt sein Album Inshallah, obwohl er drei Kreuze hat. Ihr macht euch Rügenwald der Mühle auf das Brot. Ich bin ein Moslem, der alles nur Halal holt. Es ist offiziell, ich fordere euch zum Einzelkampf. Jede Phase meines Körpers ist im Kampf angespannt. Ihr seid ein Steppentier gegen einen Fleischfresser. Schütze jeden, der mich disst, mit einem Mega-Rambo-Messer. Ach man, halt die Fresse, guck, wie jetzt dein Block brennt. Nach dem Hood-Report wie eine Nutte um dein Block rennt. Gut gelaunt hab ich einen harten Sound. Fette Bomben bohren sich tief in deine Haut. Gänsehaut ist garantiert bei meinem Sound. Es erschüttert dich wie ein Baby und zerbrecht dein Körperbau. In meinem Lauf befindet sich nur kaltes Blei. Schlampe, schrei, bevor die Kugel dich erreicht. Meine Stimme hat schon den Ruhrpott erreicht und hat einen Erdbebenpegel von 6,3. Ihr seid verklemmt wie nach einer Schachtel Lazio-Farm. Ein Jungfer, deine Frau, eine ganze Nacht vom Hochzeitstag. Klick auf MC, das Forum bleibt belastet. Kinderladenbilder, wo massiv Snagger schlachtet. Halt die Fresse, Mann, du mit der G-Unit-Kette. Ihr seid wie eine Boygroup mit einer Schalker-Etikette. Ich plakatiere eure Fressen an der Bullenwache. Ihr seid die Verräter, die Geschäfte mit den Bullen machen. Ich mach eine Stellungnahme und erwähne euch nebenbei. Er ruft mich an und ich rekorde wie eine Tunde weit. Mit einer Fahrradkette presse ich euch die Luft weg. Sogar wenn ich nicht press, bleibt euch die Luft weg. Euer Label ist ein Merchandise-Artikel. Wenn ich spiele Box, platzt er wie ein Eiterpickel. Eure Gene stammen alle von einem Unbekannten. Überhole ich sogar, wenn ich einen Gang runterschalte. Ich konnte Automatik und nicht manuell. Ich wicke deine White Queen, während sie an Nadeln hängt. Es ist aus Shit, ich bin militant. MAS ist ne Wand, die man nicht durchbrechen kann. Ihr seid Kommerze, Comic-Rapper mit ner Frauenstimme. Ich hab einen Schwanz, an dem schon alle eure Frauen hängen. Ihr denkt ehrlich, ihr seid Richter des Rechts. 2SP, aka Triple Chat. Es ist zu spät, ihr habt euch mit dem Gangster angelegt. Bauchdecke auf, weil ich mit Gedärmen angeln geh. Ihr seid Periodenrapper, keiner braucht das. Wickel einen Blunt um den Ruhrpott und raucht das. Ihr kopiert Rapper, die kopieren. Ihr kopiert einen Style, der schon längst existiert. Ich werde kreativer mit ner Waffe an der Brust. Ich kann nichts dafür, dass ihr in Hamburg nur Toiletten putzt. Die Gazelle schiebt ne Welle auf der Promotour. Dein Arschloch ist so weit gerissen, wie wenn du mit Pferden hurst. Aus dem Ruhrputterboden wachsen Schwänze raus. Ihr seid ehrenlos und kriegt mit Ärschen auf die Schwänze drauf. Wenn du der Teufel bist, dann reiß ich dir die Hörner ab. Finger Sandy mit dem Horn und schiebe dich nach Holland ab. Du warst bei Echo Fresh, German Dream, Tracy Records. Sammy hat dich an der Leine, weil du schlecht Englisch stotterst. Oh shit, Doggy ist ein Rotterdamer Hafenbitch. Ich bin wie die Yacht und du wie Amistad am Ruder, Bitch. Euer Vater ist ein Bergbau-Fetischist. Ich bin der 100% alle Schalker-Mütter fickt. Ich setze Blicke scharf und deine Krieg kommt angedackelt. Ich zieh die Halbautomatik-Waffen. Sechs Fabrik gebaut, du Rapper mit nem Amis-Slang. Jetzt kommt dieser Handgranaten-Rapper, der die Amis bangt. Und so ist nach diesem Diss-Schluss. Ich stecke deiner Schwester einen Fuffi zu im Strip-Club. Man, ihr rappt mit ner Zunge in nem Schraubstock. Ich schlag auf deinen Schädel, bis du dein Gehirn rauskommst. Almasiva rüstet auf wie im Krieg. Und deinem Label wird gelitten, wenn mein Kugelhagel zieht. Ihr bringt einen Tee, brecht linke Hand Gottes. Komm nach Wedding, ihr werdet alle verspottet. Ich beende euren Billigtraum. Ihr seid geblendet, weil Jim Jones all eure Sinne raubt. Die Gazelle boykottiert den Kanackenhype. Er will ein Kanacke sein, nach einer Tonne Dönerfleisch. Ich bin ein Araber, der Brooklyn und Queens will. Und jeden Savage-Klon, der nicht aus Queens ist. Ich hab einen 40.000 Euro Clip ohne Single. Drück mich durch den Engelmarkt mit meinem fetten Hammerpimmel. Mann, ich hab meine Begabung von Gott. Mann, ihr fühlt meinen Shit und hört es auf dem Laptop. Ihr könnt gerne blasen, außer meinen Schwanz nicht. Es wird kompliziert, wenn du auf meinen Schwanz trittst. Mann, mich disst ein Papagei aus dem Ruhrpott. Ich bin dieser Junge, der dit Blut zu Zufuhr stoppt. Manuelsen befindet sich in Atemnot. Hier spricht dein Vater, Junge, du bist nicht vaterlos. Zähnenwechsel, ihr könnt die Zähne wechseln. Zahnspangen, Rap, Shit, seid ihr Ätzen. Ihr werdet aufgeklärt und fordert einen Beweis von einem vollvernarrten Araber, der Sammy mit der Wichse streift. Die Gruppierung hat auf Englisch gerappt. Wie Illmatic planen sie jetzt ihr deutsches Comeback. Der fette Pilat sauft ein Warsteiner Bier. Er empfindet keine Reue, falls im Snager was passiert. Ich komme vorgefahren mit einem fetten Leichenwagen. Ficke euer Battle und werd mehr als eine Leiche tragen. Ich rappe für die Masse, ihr nur für die Ami-Clubs. Schlachten unser Volk, Mann, hier ist mit den Amis Schluss. Ich treib die Quoten hoch, drücke jeden, der mich drückt. Erpresse Sammy ohne Grund und ficke jeden, der sich spürt. Ihr kommt alle mit nem Doppeldecker-Kinderwagen. Ich mit meinem Dreirad-Drive-By-Bein. Ich hab ein Alibi, dass ich keine Schulden mache. Du ziehst ne Mine, wenn ich Snager an der Schulter packe. Mann, du denkst, er wär eisenhart. Ich pumpe eine Tonne Blei in deinen arschgefickten Nigger-Arsch. Yeah. Kennt ihr die Axt-Werbung? Die wurde bei euch in Mülheim gedreht. Habt ihr eure ganzen Münder gesehen? Nee, Spaß beiseite. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab nichts gegen den Ruhrpott. Ich hab nur was gegen diese Papageien, wo bei euch auf den Bäumen sitzen. Ich bin's massiv.